Der Club seltsamer Berufe nach G.K. Chesterton von Heinrich Böll. Das eingezogene Leben der alten Dame. Ihre Detektivfantasie, Rupert, ist sowohl unterhaltsam wie absurd. Stößt irgendwo ein Auto mit einem Motorrad zusammen, schon sehen Sie dahinter eine Verschwörung, einen Anschlag. Flüstern zwei Frauen miteinander, wittern Sie ein Verbrechen. Muss doch wirklich grässlich sein, wenn man nicht mehr unbefangen durch die Straßen gehen und das Leben beobachten kann, ohne gleich nach Zusammenhängen, nach Verbrechen zu suchen. Merkwürdig ist nur, Mr. Swinburne, dass meine Vermutungen immer stimmen. Na gut, nehmen wir den Fall des Major Brown aus. Na also, nehmen wir den Club seltsamer Berufe überhaupt aus. Aber so zahlreich können die neuen Berufe gar nicht sein, dass wir etwa am Ziel dieses verdächtigen Milchmannes da vor uns wieder auf ein Mitglied des Clubs seltsamer Berufe treffen. Wieso ist denn der Milchmann verdächtig? Ja, sehen Sie denn nicht, wie schlampig er die Kanne verschlossen hat? Wie er geradezu aufreizend eindeutig offenbar eine Milchspur hinterlässt. Es scheint mir klar, dass er an alles auf der Welt denkt, nur nicht an die Milch, die er scheinbar seinen Kunden zu bringen hat. Muss ein Milchmann immer unbedingt an die Milch denken, die er in seiner Kanne trägt? Na, woran sollte ein Milchmann anders denken als an die Milch? Vielleicht hat seine Frau ihn betrogen, sein Lehrjunge ihn bestohlen, vielleicht ist sein Kind krank. Woher stammen die Lehmspuren an dieses Milchmannes Schuhen? Klumpen eines Lehms, der nicht aus London stammen kann. Wer weiß, ob die Flüssigkeit, die er so großzügig verspritzt, überhaupt Milch ist? Jedenfalls denkt er nicht an Milch. Ich bitte Sie, es ist das Recht eines Richters nicht ans Gericht, das Recht eines Dichters nicht ans Dichten und das Recht eines Milchmannes nicht an Milch zu denken. Ich wette um 10 Mark mit Ihnen, dass ich am Ende der Spur dieses Milchmannes etwas Sonderbares finden werde, etwas Verdächtiges. Um des Milchmanns willen nehme ich die Wette an. Sehen Sie diese scheuen Bewegungen, die lehmigen Schuhe. Und wieso geht er an allen Häusern vorbei? Strebt offenbar auf ein bestimmtes Haus zu. Und seit wann wird abends, wenn die Laternen angehen, Milch rundgetragen? Wahrscheinlich ist jemand erkrankt, jemand, der Diät braucht. Worauf übrigens die verhältnismäßig kleine Kanne des Mannes hinweist. Lassen wir die Vermutungen, folgen wir im Wald. Also, Sie haben doch von Basil noch nichts gelernt. Nehmen wir mal an, Sie würden den Milchmann nachts um 1 mit der Milchkanne sehen. Würden Sie dann... Augenblick! Da ist er endlich in ein Haus gegangen. Kommen Sie rasch, Swinburne. Hier von dieser Nische aus können wir ihn belauschen. Da oben ist er jetzt. Hier ist die Milch, Fräulein. Die Kanne stellen Sie bitte morgen früh vor die Tür. Ja, gut. Was machst du, Blaise? Es geht dir besser. Danke für die Milch. Geht in Ordnung mit der Kanne. Grüßen Sie, Blaise. Dankeschön. So sagen Sie, es wird schon klappen. Ja, danke sehr. Guten Abend. Guten Abend, Fräulein. Na, haben Sie das schwere Verbrechen entdeckt? Lachen Sie nicht. Der Milchmann gab die Milch ab, gut. Aber er wechselte ein paar Worte mit dem Mädchen an der Tür, die ich als verdächtig auffassen könnte. Doch immerhin. Warum versuchen Sie, sich selbst zu beschwindeln? Ja, jedes Wort kann natürlich verdächtig sein. Heute Abend ist es kalt, kann ein Stichwort sein. Aber heute Abend ist es wirklich kalt und ich schlage vor, dass wir jetzt lieber... Aber warum ließen Sie mich nicht aussprechen? Unsere Wette lautete, dass ich am Ende des Weges dieses Milchmannes etwas Verdächtiges entdecken würde. Es braucht nicht mit dem Milchmann zusammenzuhängen. Aber ich habe etwas Verdächtiges entdeckt. Was denn im Ernst? Natürlich, folgen Sie mir. In den Keller? Aber kommen Sie schon. Gut, ja. Scheint eine Frauenstimme zu sein. Hören Sie genau zu, was Sie... Wann will ich herauskommen? Na? Haben Sie es verstanden? Allerdings. Mein Gott, haben Sie eine Ahnung, was hier geschieht? Möglicherweise halten Sie mich gar für den Verbrecher. Doch ich bin ein bescheidener Detektiv. Die Dame gehört weder zu meinen Haaren, noch ist sie meine enterbte Tochter, während ich mich auf diese Weise entledigt habe. Doch vielleicht ist sie meine verstoßene zweite Frau, die mich der Bigamie anklagen wollte. Was meinen Sie? Wir wollen jetzt bitte keine Witze machen. Es ist mir auch ganz gleich, ob ich die Wette verloren habe oder nicht. Wir müssen jetzt etwas tun. Allerdings. Gehen wir weiter. Ja. Sehen Sie, wie schön man das gemacht hat. Die Tür mit Brettern vernagelt, dahinter die Glasscheiben. Aber warten Sie einen Augenblick. Ach, endlich. Endlich. Ich halte diese Enge nicht mehr aus. Gnädige Frau, hat man Sie hier eingesperrt? Ja, man hat mich hier eingesperrt. Man will mich nicht herauslassen. Aber ich habe sie gewarnt. Ich habe ihnen gesagt, dass ich die Polizei rufen würde. Ach, hat ja alles keinen Zweck. Niemand weiß etwas von mir. Niemand kommt. Sie können mich hier so lange festhalten, wie es Ihnen passt. Wir werden sofort die Polizei verständigen, gnädige Frau. Wir werden... Nein, nein, nein. Tun Sie nichts. Sehen Sie erst nach, ob er nicht doch rechts in der Nische steht. Wer? Der mich bewacht. Ist er nicht mehr da? Erst wenn er weg ist... Tatsächlich. Da steht einer in der Nische. Sehen Sie doch. Da ist wirklich jemand. Wenn er da ist, dann gehen Sie. Dann hat es keinen Zweck. Wir haben Ihnen bisher keine Ursache gegeben, an unserem Mut zu zweifeln. Und wir werden... Ach, das hat doch alles gar nichts mit Ihrem Mut zu tun. Es liegt außerhalb alles dessen, was Sie erfahren haben können. Ich sage Ihnen, gehen Sie. Bitte, gehen Sie. Aber Sie werden uns doch gestatten, dass wir... Ach, ich gestatte gar nichts. Ich bitte Sie, gehen Sie. Es war nur eine kleine Krise bei mir. Bei Ihnen? Ja, ja, ja. Gehen Sie jetzt. Verlangen Sie keine Erklärung von mir. Was halten Sie davon? Also fast fürchte ich, wir sind wieder in den Bereich des Clubs seltsamer Berufe gekommen. Vielleicht hat Northover damit zu tun. Ein romantisches Abenteuer, das uns nicht zugedacht war. Nein, ich glaube nicht. Aber wir werden meinen Bruder Basil fragen. Hoffentlich ist er pünktlich. Ich habe mich am Gloucester-Bahnhof mit ihm verabredet. Nein, es steckt etwas anderes dahinter. Haben Sie sich den Kerl in der Nische ansehen können? Nein. Aber ich... Er war groß und blond und trug die rot-weiß gestreifte Jacke der Beethoven-Studenten. Ich würde ihn sofort wiedererkennen. Und ich werde ihn wiedererkennen. Was denn, Sie wollen dorthin zurückkehren? Auf dem schnellsten Wege. Wir holen nur Basil hinzu. Nein, das hat mit Northovers Agentur nichts zu tun. Sie werden sehen, das ist eine düstere Angelegenheit. Basil wird schon einen Rat wissen. Das, Basil, ist das, was wir bis jetzt in Erfahrung bringen konnten. Die Geschichte, lieber Rupert, ist spannend. Sehr interessant. Aber hat die Dame nicht gebeten, zu gehen und nichts zu unternehmen? Aber sie hat gerufen, wann komme ich endlich heraus? Sie sprach davon, dass sie die Polizei holen wollte. Also ich würde raten, nicht mehr hinzugehen. Stattdessen wollen wir zusammen essen gehen, hier im Wartesaal. Es ist zu ungemütlich. Du willst die Frau ihrem Schicksal überlassen? Wer sagte damals, dass Northover kein Verbrecher sei? Wer sah auf den ersten Blick, dass etwas mit den Landpfarrern nicht stimmte? Und wer, mein lieber Swinburne, wer erkannte sofort, dass Wimpole ein Schwindler war? Ich gebe zu, bisher hast du immer recht gehabt, aber ich bin sicher, dass du diesmal nicht recht hast. Mir jedenfalls würde das Abendessen nicht schmecken, wenn ich wüsste, dass die Dame dort eingesperrt bleibt. Auf die Gefahr hin, dass du recht hast. Ich möchte wissen, was los ist. Den Schurken in der rot-weiß gestreiften Jacke werde ich jedenfalls wiedererkennen. Liegt das Haus etwa in der Beaver Court Street? Ja, gleich hier in der Nähe des Bahnhofs. Ah, dann seid ihr Burroughs begegnet. Tat er was Verdächtiges? Ich weiß nicht, ob du mit deiner ausschweifenden Fantasie es verdächtig findest, wenn jemand sich im dunklen Keller hinter einer Lattentür versteckt, um eine arme Frau zu bewachen, die offenbar gefangen gehalten wird. Gehört das vielleicht zu den Gesellschaftsspielen junger Leute, die rot-weiß gestreifte Jacken tragen? Kinder, ich sag euch, lasst die Finger davon. Burroughs und sein Freund Greenwood sind unfähig, etwas Böses zu tun. Sie sind wohl in ihrem Denken recht materialistisch, überneuzeitlich und glauben an die Lehre Darwins. Aber sie sind keine Verbrecher. Kommt, lass uns endlich einen Bus nehmen. Ich kenne ein reizendes Restaurant am Sloanplatz. Also manchmal scheint mir, du stellst dich verrückt, um uns zu erschrecken. Wie können wir denn die Frau einfach ihrem Schicksal überlassen? Nächstens, wenn du eine Leiche in einem Zimmer findest, wirst du sagen, es sei eine neue exzentrische Raumdekoration. Gut, wenn ihr mir nicht vertrauen wollt, bitte. Wenn ich euch sage, dass ich zufällig weiß, wie sehr in diesem Falle alles in Ordnung ist, genügt euch das nicht? Wenn du es uns erklärst, ja. Ach, erklären, erklären. Ihr wollt alles immer erklärt haben. Bitte, du hast einmal gesagt, wenn ich auf dem weiten Erdenrund von einer Sache höre, die ich nicht verstehe, eile ich sofort hin, um sie in Augenschein zu nehmen. Wenn ich euch aber sage, dass alles in bester Ordnung ist. Ja, und woher weißt du das? Ja, woher? Weil ich Burroughs und Greenwood kenne und weiß, dass sie nie im Leben ein Verbrechen begangen haben. Und sagte dir nicht, dass die Dame sich weigerte, eure Hilfe in Anspruch zu nehmen? Sprach sie nicht von einer Krise und bat euch zu gehen? Hat einer von euch etwas Kleingeld? Ich muss mir dringend eine Abendzeitung kaufen. Zum Teufel mit deiner Zeitung. Ich lasse keinen Menschen in einem dunklen Verlies schmachten, weil du zufällig die Kerkermeister kennst und sie für gute Menschen hältst. Ja, und mich bringst du nicht von der Stelle, wenn du mir nicht versprichst, mit uns hinzugehen und die Sache zu klären. Es dürfte doch leicht für dich sein, da du die Burschen ja kennst. Ich könnte nie mehr ruhig schlafen, wenn ich jetzt mit dir essen ginge. Nun gut, wenn ihr das Gefühl habt, es stimme etwas nicht, wenn ihr mir nicht vertrauen wollt, meinetwegen setzen wir die Untersuchung fort. Ihr werdet sehen, dass nichts Böses dabei herauskommt. Es sind zwei junge Studenten, nette Kerle. Nur reden sie dauernd von der Moral der Abstammungslehre und so ähnliches Zeug. Ich denke, über ihre Moral werden wir noch weitere Aufklärung bekommen. Also gut, gehen wir hin, obwohl es Zeitverschwendung ist. Aber darf ich fragen, was ihr vorhabt? Wir werden uns Eintritt ins Haus verschaffen. Dann werden wir uns die angeblich so netten beiden Studenten einmal ansehen. Werden sie niederschlagen, binden, knebeln, werden das Haus durchsuchen und die Dame befreien. Weißt du noch, wie du Northover niedergeschlagen und gefesselt hast? Und? Na, meinetwegen. Geschieht ihnen recht, den Burschen, wenn sie so dumme Ansichten haben. Gut, gehen wir also hin, damit wir endlich aus diesem verflixten Wartesaal herauskommen. Guten Tag, Burroughs. Ah, Grant. Kommen Sie herein. Sie haben noch Freunde mitgebracht, famos. Bitte treten Sie ein und geben Sie auf die Stufen Acht. Das Haus ist so altmodisch. Es gibt so sonderbare dunkle Winkel darin. Die reinsten Menschen fallen. Das glaube ich gern. Hello, Greenwood. Ach, Grant. Reizend, dass Sie wieder mal vorbeikommen. Wenn Sie wollen, können wir gleich unsere Diskussion fortsetzen. Obwohl ich den Eindruck habe, dass Sie ein hoffnungsloser Fall sind, da Sie ja ein Anhänger der philosophisch-religiösen Richtung sind. Hoffentlich haben Sie inzwischen Huckfeld gelesen. Verzeihen Sie. Wenn Sie Huckfeld gelesen haben. Verzeihen Sie, ich freue mich zwar, Sie beide wiederzusehen, aber meine Freunde, dies ist Herr Swinburne und das ist mein Bruder Rupert, meine beiden Freunde möchten Sie brennend gern kennenlernen. Hoffentlich sind die beiden Herren über Huckfelds neuestes Werk informiert. Andernfalls dürfte die Unterhaltung recht einseitig werden. Ich hoffe, dass sie sehr einseitig bleibt. Basil, du wirst uns hoffentlich deinen Beistand nicht versagen. Oh, er wird ganz auf Ihrer Seite sein. Das hoffe ich. Also, Swinburne und Basil mit dem alten Schlachtruf, drauf auf die Schurken! Erledigt. Und jetzt, meine Herren, nach errungenem Sieg, jetzt, wo Sie uns gefesselt und gebändigt vor sich haben, jetzt haben Sie vielleicht die Güte, uns zu erklären, was Ihr rätselhaftes Verhalten bedeuten soll. Offenbar haben Sie uns nicht wiedererkannt. Oder war nicht Sie es, der eben unten im Keller Wache stand, als wir die Dame befreien wollten, die Sie gefangen haben? Ach, Sie waren das. Nein, ich habe Sie nicht wiedererkannt. Ist ja auch ziemlich dunkel da unten. Aber soweit ich mich entsinne, weigerte sich die Dame nachher, ihre Hilfe anzunehmen. Allerdings. Doch bin ich sicher, dass die Dame unter einem Zwang stand. Offenbar war sie unter Hypnose. Reden Sie doch nicht länger mit diesen Schurken, Swinburne. Wir gehen in den Keller. Und du, Basil, wirst unterdessen hier Wache halten. Nun, dann haben wir wenigstens Gelegenheit, uns inzwischen mit Sir Basil über Huckfelds neuestes Werk zu unterhalten. Wenn es Ihnen um ernsthafte, wissenschaftliche Klarheit geht, Sir Basil, werden Sie nicht umhin können. Merkwürdig, man hört Sie nicht mehr rufen. Wir werden Sie schon finden. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Tatsächlich, sie meldet sich nicht. Verflucht, es ist noch dunkler geworden. Da hinten sehe ich die Glasscherben des Fensters, das ich vorhin eingeschlagen habe, um mit der Dame zu sprechen. Ja. Kommen Sie ruhig heraus, Sie sind frei. Die Leute, die Sie gefangen hielten, sind jetzt von uns gefangen. Wir sind gekommen, Sie zu befreien. Sie sind frei, hören Sie. Sie sind frei. Ja, sie meldet sich nicht. Na, gehen wir weiter. Oh, halt. Hier ist ein Gasleuchter. Verflucht. Mir die Finger verbrannt. Rupert, zünden Sie bitte ein Streichholz an, ja? So, na, jetzt haben wir wenigstens Licht. Aha, ja. Ja, hier standen wir eben. Oh, Verzeihung, gnädige Frau. Erlauben Sie uns einzutreten und Ihnen die freudige Mitteilung zu machen, dass Sie frei sind. Wir hörten Ihre Klagerufe, als wir am Haus vorbeigingen und haben nicht geruht, bis wir Ihnen die Freiheit bringen konnten. Freiheit? Sie bringen die Rettung? Aber wo ist Herr Greenwood? Wo ist Herr Burroughs? Sie sprechen von Rettung. Mit Herrn Burroughs und mit Herrn Greenwood sind wir zu einer sehr befriedigenden Vereinbarung gekommen. Wie ist es Ihnen nur gelungen, die beiden Herren zu überreden? Wir haben sie überredet, gnädige Frau, indem wir sie niederschlugen und fesselten. Gefesselt? Jawohl. Und niedergeschlagen haben Sie die beiden Herren? Allerdings. Sie versuchten zwar, sich zu wehren, aber mit vereinten Kräften Und beseelt von dem Wunsch, Ihnen zu helfen, gelang es uns, Sie zu besiegen. Wir sind stolz darauf, unsere Kräfte für die Befreiung einer Dame eingesetzt zu haben. Aber liebe gnädige Frau, warum verlassen Sie nicht sofort diesen Ort der Bedrückung? Sie haben doch von nun an nichts mehr zu befürchten. Ja, was ist mit Burroughs und Greenwood? Was sagten Sie? Gefesselt sind die Schurken. Der Weg für Sie, gnädige Frau, ist frei. Ich muss hierbleiben. Was? Hierbleiben? Hierbleiben? Ja, welche Macht kann Sie zwingen, weiter in diesem elenden Keller zu hocken? Ich erhebe die Gegenfrage, welche Macht könnte mich zwingen, von hier wegzugehen? Bat ich Sie nicht heute Abend schon, sich nicht einzumischen? Haben Sie ernsthaft die Absicht, hier zu bleiben? Vielleicht haben Sie die Absicht, mich zu fesseln und wegzutragen. Anders werden Sie mich nicht von hier wegbringen. Aber meine liebe gnädige Frau, wir selbst haben doch Ihre Klagerufe gehört. Wir hörten Sie um Freiheit rufen. Lauscher hören oft Dinge, die sie nicht verstehen. Und vor allem hören sie Dinge, die sie nichts angehen. Oh. Wahrscheinlich hatte ich eine kleine Nervenkrise und führte ein Selbstgespräch. Aber was ich gehört, das weiß ich trotzdem. Was ich gehört? Aber meine liebe gnädige Frau... Bat ich Sie nicht zu gehen. Wir können also nichts für Sie tun? Wenn Ihnen durchaus daran liegt, etwas für mich zu tun, so binden Sie bitte die beiden Herren oben wieder los. Der emanzipierte Materialismus wird schließlich, so sagt Hochfeld, die Menschheit endgültig von dem Wahn befreien. Ah, da kommen ja die Sklavenbefreier. Guten Abend, meine Herren. Kein Glück gehabt, wie? Basil, du musst uns helfen. Sie will nicht rauskommen. Wer will nicht herauskommen? Die Dame unten im Keller, Basil. Die gefangene Dame unten. Sie hat nur den einen Wunsch, dass wir diese Burschen hier wieder freilassen. Eine vernünftige Idee. Komm, Swinburne, befrei du Greenwood, ich mach Barrows los. So. Nun können wir hoffentlich endlich essen gehen. Wir haben uns glänzend unterhalten. Wir haben, wenn ich es so ausdrücken darf, alle steifen Zeremonien vermieden, haben uns ungezwungen benommen und insgesamt ein faires Spiel miteinander gespielt. Ich hoffe, die Herren sind nicht böse. Basil, ich bitte dich selten um etwas, aber bitte... Bitte sieh dir die Frau unten im Keller an. Mir ist nicht wohl bei dieser Geschichte. Meinetwegen, vielleicht haben wir uns geirrt. Aber die beiden Herren werden nichts dagegen haben. Sehen Sie in der Vorratskammer nach. Untersuchen Sie den Kohlenkeller gründlich. Vergessen Sie vor allem nicht, durch sämtliche Kamine zu rutschen und genau, sehr genau unter die Betten zu sehen. Das ganze Haus steckt voller Leichen. Wie viel hatten wir deren in der letzten Woche, Greenwood? Ich hatte 6. Wie viel du hattest, weiß ich nicht. Waren es 8 oder 9? 8, was? Nein, du vergisst die kleine Hutmacherin, die ich gestern umlegte. Basil, geh mit uns in den Keller, bitte. Versuche du, die Sache zu klären. Ich habe selten ein so unklares Gefühl gehabt. Meinetwegen gehen wir nach unten, obwohl ich offen gesagt viel lieber jetzt endlich essen gehen würde. Das Restaurant am Sloanplatz, ich sage euch. Aber gehen wir, wenn ihr wollt. Wie ich höre, haben meine Freunde versucht, sie zu befreien, aber ohne Erfolg. Niemand kennt meine Fehler besser als Sie, Sir Basil. Doch eine Verräterin bin ich nicht. Das bezeuge ich Ihnen gern. Ich bin mit der Ergebenheit, die Sie in diesem Fall beweisen, so außerordentlich zufrieden, dass ich mir das Vergnügen machen möchte, meine unbeschränkten Vollmachten zu einer umfassenden Amnestie zu benutzen. Sie wollten das Zimmer hier nicht verlassen, als die Herren Sie dazu aufforderten. Sie wissen aber, dass Sie auf meine Aufforderung in diesen Raum verlassen dürfen. Bitte, Sie sind frei. Ich habe mich niemals über Ungerechtigkeit beklagt. Und Sie wissen, wie ich über Ihren Edelmut denke. Ich danke Ihnen. So, Greenwood, ich denke, das wird für Sie und Barrows eine Erleichterung sein. Allerdings, obwohl, ich muss sagen, sie hat nie Schwierigkeiten gemacht. Hm. Im Großen gesehen hat sie Sportsgeist bewiesen. Hin und wieder eine kleine Krise, aber ich weiß nicht, wie es mir erginge, wenn ich 3 Monate in diesem Raum bleiben müsste. 3 Monate ist hier gewesen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Hm. Hoffentlich werden bei unserem nächsten Wiedersehen gewisse Spielregeln eingehalten. Auf Wiedersehen also. Auf Wiedersehen. Basil, ich habe dich immer für einen Bruder gehalten. Aber heute frage ich mich, bist du überhaupt ein Mensch? Mein Menschsein wird im Augenblick durch eins der unmissverständlichsten Zeichen bewiesen. Ich habe Hunger. Es ist zu spät, ins Theater zu gehen, aber ich hoffe, dass das Restaurant am Sloanplatz noch offen hat. Wenn du glaubst, diese Äußerung enthalte auch die Spur einer Aufklärung über das, was geschehen ist, so täuschst du dich sehr. Muss immer alles aufgeklärt werden? Habt ihr nicht durch die Dame selbst die beste Lektion erhalten? Ist die geringste Gewalt angewendet worden? Oder seid ihr noch immer überzeugt, Zeugen einer Gewalttat gewesen zu sein? Nein, offenbar haben wir uns getäuscht. Aber was sich nun wirklich abgespielt hat, das möchte ich doch gerne wissen. Ich will euch einen Tipp geben. Hier... Nehmt die Karte und kommt morgen Abend um 8 an die angegebene Adresse. Aber jetzt bitte kein Wort mehr darüber. Jetzt will ich endlich, was ich seit 4 Stunden möchte. Essen will ich. Meine Herren, als zweiter Vorsitzender des Clubs seltsamer Berufe muss ich an diesem Abend unseres alljährlichen Zusammenseins kurz das Wort ergreifen, um Ihnen zu sagen, dass unser erster Vorsitzender allen Prognosen zum Trotz genesen ist und heute Abend bei uns zu sein und seine traditionelle Rede halten wird. Er wird in wenigen Minuten hier sein. Ich bin gespannt, wer unter diesen geisteskranken König ist, welcher Phantast unter diesen Phantasten so freudig erwartet wird und was er uns erzählen wird. Erahnen Sie nicht, wer es sein könnte? Mein Bruder Basil. In unserem Club, meine Herren, ist es üblich, dass der Vorsitzende keine Rede allgemeinen Inhalts hält, sondern als erstes einen kurzen Bericht über seine Tätigkeit gibt. Mir als dem ältesten Mitglied dieses Clubs ist es ein Vergnügen, von dem seltsamen Beruf zu erzählen, den ich erwählte. Vor vielen Jahren, meine Herren, war ich Richter. Ich tat in dieser Eigenschaft mein Bestes, die Gesetze durchzuführen und gerecht zu urteilen. In Scharlach und Hermelin gekleidet saß ich auf dem Sitz der Mächtigen. Aber trotzdem erschien mir mein Amt klein, niedrig und nutzlos. Durch Geld- und Gefängnisstrafen musste ich Probleme lösen, die besser durch einen Kuss, durch eine Tracht Prügel oder eine Ferienreise nach Holland gelöst worden wären. Es kam der Zeitpunkt, da ich mich öffentlich über den ganzen Unsinn lustig machte, für verrückt erklärt und aus dem öffentlichen Leben verstoßen wurde. Doch da entdeckte ich eine Möglichkeit, mich wirklich nützlich zu machen. Ich bot mich ganz privat als rein moralischer Richter für rein moralische Differenzen an. Inoffizielle Ehrengerichte wurden eingeführt, deren Vorsitzender ich war. Ich urteilte nicht mehr über Kleinigkeiten wie Diebstahl, Einbruch, Hundes ohne Genehmigung oder dergleichen, sondern meine Angeklagten wurden abgeurteilt wegen Selbstsucht, Eitelkeit, Klatschsucht und Knickerigkeit. Wir übten keinerlei Zwang aus. Ganz vom freien Willen der Beteiligten hing die Erfüllung des Urteils ab. Doch Sie werden erstaunt sein, meine Herren Kollegen, wenn ich Ihnen berichte, wie konsequent sich die Angeklagten meistens der Strafe unterziehen. Ich hatte kürzlich eine Dame aus Südkensington zur Einzelhaft verurteilt, weil durch ihre Klatschsucht eine Verlobung auseinandergegangen war. Die Dame weigerte sich hartnäckig, das Gefängnis zu verlassen. Rupert. Obwohl einige an ihrem Gefängnis, mein lieber Swinburne, vorüberkommende wohlmeinende Herren es unternommen hatten, sie vor der Zeit zu befreien. Die beiden Herren in völliger Verkennung der Situation überwältigten die ehrenamtlichen Wächter, fesselten sie und drangen mit Gewalt ins Gefängnis ein, um die Dame zu befreien. Aber die Dame weigerte sich, den Raum zu verlassen, indem sie freiwillig ihre Strafe verbüßte. Sie bat um Befreiung ihrer Wärter und verließ das Gefängnis. Erst als ich sie zur Belohnung für ihre außerordentliche Charakterfestigkeit amnestiert hatte. Ich hoffe, Sie, meine Herren Kollegen, werden nachträglich diese Amnestie billigen. Kollege Northover wird jetzt über die Agentur für romantische Abenteuer sprechen.